Abschnitt 9 aus Oliver Twist Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 33. Kapitel, das Endergebnis des Abenteuers, das Oliver begegnet war, eine Unterredung von ziemlicher Wichtigkeit zwischen Harry Maley und Rosa. Als die Bewohner des Hauses herbeigezogen durch Olivers Rufen in den Garten eilten, fanden sie ihn bleich und bebend. Er wies nach dem Wiesengrunde hinter dem Garten und war kaum imstande, die Worte zu stammeln. »Der Jude, der Jude!« Mr. Giles vermochte gar nicht zu fassen, was sie bedeuten sollten. Harry Maley, der Olivers Geschichte von seiner Mutter gehört hatte, begriff es dagegen desto rascher. »Welche Richtung hat er genommen?« fragte er, zugleich einen tüchtigen Stock aufhebend, der zufällig dalag. Oliver wies nach der Richtung hin, in welcher er die beiden Männer hatte forteilen sehen, und sagte, dass er sie soeben erst aus den Augen verloren hätte. »Dann wollen wir sie schon wieder einholen«, sagte Harry. »Folgt mir und haltet euch mir so nahe, als ihr könnt.« Er sprang bei diesen Worten über die Hecke und eilte so raschen Laufes davon, dass die anderen ihm kaum zu folgen vermochten. Nach ein paar Minuten gesellte sich ihnen auch Losberne, der eben von einem Spaziergange heimkehrte, zu und schrie dabei in einem Fort aus Leibeskräften, was sie vorhätten. Sie hielten erst an, um Atem zu schöpfen, als Harry in das Angerstück einlenkte, nach welchem Oliver hingewiesen hatte, und sorgfältig den Graben und die Hecke zu durchsuchen anfing, wodurch die übrigen Zeit gewannen, heranzukommen und Losberne die Veranlassung der Jagd mitzuteilen. Ihr Suchen war vergeblich. Sie entdeckten nicht einmal frische Fußspuren. Sie standen endlich auf einem kleinen Hügel, von welchem aus sie die Enger und Felder nach allen Richtungen weithin übersehen konnten. Linker Hand lag das kleine Dorf, allein die Verfolgten hätten, um es zu erreichen, in der von Oliver beschriebenen Richtung eine Strecke über den offenen Anger zurücklegen müssen, die sie in so kurzer Zeit zurückzulegen nicht imstande gewesen wären. Nach einer anderen Seite begrenzte dichtes Gebüsch die Enger, allein es war aus gleichem Grunde unmöglich, dass sie dasselbe schon hatten gewinnen können. »Es muss dir geträumt haben, Oliver«, sagte Harry Maley, ihn beiseite führend. »Nein, nein, Sir, wahrlich nicht«, erwiderte der Knabe schaudernd. »Ich sah ihn zu deutlich, sah beide so deutlich, als ich sie jetzt vor mir sehe.« »Wer war denn der andere?« fragten Harry und Losberne zugleich. »Derselbe Mann, von dem ich Ihnen sagte, dass ich ihn im Hofe des Gasthauses getroffen«, antwortete Oliver. »Wir hatten unsere Blicke wechselseitig aufeinander geheftet, und ich könnte es beschwören, dass er es war.« »Weißt du gewiss, dass Sie diesen Weg genommen haben?« fragte Maley. »So gewiss, als ich weiß, dass sie vor dem Fenster standen«, versicherte Oliver und wies nach der Hecke zwischen dem Garten und dem Wiesengrunde hinunter. Da sprang der große Mann hinüber. Der Jude lief einige Schritte weit rechts und drängte sich durch die Lücke dort. Maley und Losberne sahen Oliver und sodann einander an, und man brauchte nur seine eifrigen Mienen zu beobachten, um überzeugt zu sein, dass er sicher recht hatte. Indes waren immer noch in keiner Richtung Spuren von Männern zu entdecken, die auf einer eiligen Flucht begriffen gewesen. Das Gras war lang, aber nur da niedergetreten, wo die Verfolgenden es niedergetreten hatten. Die Ränder und Seiten der Gräben waren von feuchter Tonerde, allein an keiner Stelle wollte sich auch nur die mindeste Spur frischer Fußtapfen finden. »Es ist höchst auffallend«, sagte Maley. »Höchst auffallend«, wiederholte Losberne. »Sogar Blathers und Duff würde der Verstand dabei stillstehen.« Sie suchten noch immer fort, bis es vollkommen dunkel geworden war, und sahen sich endlich genötigt, ihre Bemühungen ohne alle Hoffnung des Erfolgs aufzugeben. Giles musste sich die beiden ominösen Männer so gut als möglich von Oliver beschreiben lassen und wurde darauf in die Bierhäuser des Dorfes abgeschickt, um Nachfragen zu stellen. Er kehrte jedoch zurück, ohne das mindeste Licht erhalten zu haben, indem man sich doch zum wenigsten des Juden sicher erinnert haben würde, wenn er verweilte, sich etwa einen Trunk reichen lassen oder mit jemandem gesprochen hätte. Am folgenden Morgen wurden die Nachsuchungen und Forschungen wiederholt, allein ebenso vergeblich. Am zweiten Tage ging Mr. Maley mit Oliver nach dem Marktflecken in der Hoffnung, dort etwas von dem Juden und seinem Begleiter zu sehen, zu hören oder zu erkunden. Doch der Versuch zeigte sich nicht minder fruchtlos als alle ihm vorhergegangenen, und nach Verlauf einiger Tage fing die Sache an, in Vergessenheit zu geraten. Rosa hatte inzwischen das Krankenzimmer verlassen, konnte wieder ausgehen, war dem Familienkreise zurückgegeben und erfreute aller Herzen durch ihr Aussehen wie durch ihre Gegenwart. Allein obgleich diese glückliche Veränderung die sichtbarste Wirkung auf den kleinen Kreis hatte und obgleich in Mrs. Maleys Landhäuschen wieder muntere Gespräche und fröhliches Gelächter gehört wurden, so herrschte doch bisweilen eine sonst nicht gewöhnliche Zurückhaltung, was auch Oliver nicht entging. Mrs. Maley und ihr Sohn entfernten sich oft und lange, und auf Rosas Wangen waren Spuren von Tränen bemerkbar. Nachdem der Doktor einen Tag zu seiner Abreise nach Jersey bestimmt hatte, lag es vor Augen, dass etwas vorging, wodurch der Seelenfrieden der jungen Dame und noch jemands gestört wurde. Als endlich Rosa eines Morgens im Wohnzimmer allein war, trat Harry Maley herein und bat mit einigem Stocken um die Erlaubnis, ein paar Worte mit ihr reden zu dürfen. »Wenige, sehr wenige werden hinreichen, Rosa«, sagte der junge Mann sich zu ihr setzend. »Was ich dir zu sagen habe, ist dir bereits nicht mehr unbekannt. Du kennst die süßesten Hoffnungen meines Herzens, obgleich du sie noch niemals aus meinem Munde vernommen hast.« Rosa war bei seinem Eintreten erblasst, was freilich noch als eine Nachwirkung ihrer Krankheit gedeutet werden konnte. Sie beugte sich über einen ihr nahestehenden Blumentopf und wartete schweigend, dass er fortfahren würde. »Ich hätte schon früher wieder abreisen sollen«, sagte er. »Ich bin deiner Meinung, Harry«, erwiderte Rosa. »Vergib mir, dass ich es sage, allein ich wollte, du hättest es getan.« »Die schrecklichsten und quälendsten aller Befürchtungen haben mich hergetrieben«, entgegnete der junge Mann. »Die Angst und Sorge, das teure Wesen zu verlieren, auf das sich alle meine Wünsche und Hoffnungen beziehen. Du warst dem Tode nahe, standest bebend zwischen Himmel und Erde. Wenn die jugendlichen Schönen und Guten durch Siechtum heimgesucht werden, so wenden sich ihre reinen Geister den ewigen Wohnungen seliger Ruhe zu, und deshalb sinken die Besten und Schönsten unseres Geschlechts so oft in der Blüte ihrer Jugend in das Grab.« Der holden Jungfrau traten, als sie diese Worte vernahm, Tränen in die Augen, und als eine derselben auf die Blume hinabträufelte, über welche sie sich niedergebeugt hatte und sie verschönend hell in ihrem Kelche glänzte, da war es, als wenn die Ergüsse eines reinen, jungen Herzens Verwandtschaft ansprächen mit den lieblichsten Kindern der Natur. »Ein Engel«, fuhr der junge Mann leidenschaftlich fort, »ein Wesen so schön und frei von Schuld als ein Engel Gottes schwebte zwischen Leben und Tod. Oh, wer konnte hoffen, dass sie zu den Leiden und Ängsten dieser Welt zurückkehren würde, als die Ferne ihr Verwandte ihrem Blick schon halb geöffnet war? Rosa, Rosa, es war fast zu viel, um es tragen zu können, zu wissen, dass du gleich einem leisen Schatten, den ein Licht vom Himmel auf die Erde wirft, entschwendest, keine Hoffnung zu haben, dass du denen erhalten würdest, die hier noch weilen, und keinen Grund zu kennen, warum du es solltest. zu wissen, dass du der schöneren Welt angehörtest, wohin so viele Reichbegabte in der Kindheit und Jugend den zeitigen Flug gerichtet, und doch bei all solchen Tröstungen zu flehen, dass du den dich Liebenden wiedergegeben werden möchtest. Das waren meine Gedanken bei Tag und Nacht, und mit ihnen ergriff mich ein so überwältigender Strom von Besorgnissen und Ängsten und selbstsüchtigen Schmerzen, dass du sterben und nie erfahren würdest, wie heiß ich dich liebte, dass er mir in seinen Strudeln Sinn und Verstand fast mit fortriss. Du genasest. Tag für Tag und fast Stunde für Stunde träufelten wieder Tropfen der Gesundheit aus Hygieias Kelche herab und vermischten sich mit dem schwachen, fast versiechten, zögernd in dir umlaufenden Lebensbächlein und schwellten es wieder zum vollen, raschen, munteren Hinrieseln an. Ich habe dich mit Augen feucht vom heißesten Sehnen und innerster tieferer Herzensneigung zurückkehren gesehen, vom Tode zum Leben. Oh, sag mir nicht, du wünschtest, dass ich meine Liebe aufgegeben haben möchte, denn sie hat mein Herz erweicht und der ganzen Menschheit geöffnet. »Das wollte ich nicht sagen«, nahm Rosa weinend das Wort. »Ich wünsche nur, du möchtest fortgegangen sein von hier, um dich wieder hohen und edlen Bestrebungen, deiner würdigen Bestrebungen zu widmen.« »Es gibt keine Bestrebung, die meiner würdiger, des edelsten und herrlichsten Geistes würdiger wäre, als das Mühen, ein Herz wie das deinige zu gewinnen«, versetzte der junge Mann ihre Hand ergreifend. »Rosa, meine liebe, unnennbare, teure Rosa, ich habe dich seit Jahren geliebt, jugendlich hoffend und träumend, mein Teilchen Ruhm mir zu erringen und dann stolz heimzukehren und im selben schönen Augenblicke dir zu sagen, dass ich das Errungene nur gesucht, um es mit dir zu teilen, dich zu erinnern an die vielen stummen Zeichen einer Jünglingsneigung, die ich dir gegeben, dir dein Erröten dabei in das Gedächtnis zurückzurufen und dann deine Hand mir zur Besiegelung eines unter uns altbestandenen, stillschweigenden Vertrags zu fordern. Die Zeit ist noch nicht gekommen, doch geb ich dir jetzt ohne Ruhm geerntet, ohne einen der jugendlichen Träume erfüllt gesehen zu haben, das so lange schon dein gewesene Herz und setze mein Alles auf die Erwiderung, die in meinem Anerbieten von dir zuteil wird.« »Dein Benehmen war immer gut und edel«, sagte Rosa, ihre heftige Bewegung unterdrückend. »Glaubst du, dass ich weder fühllos noch undankbar bin, so höre meine Antwort. Geht sie dahin, dass ich mich mühen soll, dich zu verdienen, teuerste Rosa? Dahin, dass du dich mühen musst, mich zu vergessen, nicht als deine alte liebe Gespielin, denn das würde mich unsäglich tiefer wunden und schmerzen, sondern als einen Gegenstand deiner Liebe.« Blick hinaus in die Welt. Oh, wie viele Herzen gibt es in ihr, die du gleich stolz sein kannst zu gewinnen. Vertraue mir eine Leidenschaft für eine andere an, und ich will dir die wahrhafteste, wärmste und treueste Freundin sein. Beide schwiegen, und Rosa verhüllte ihr Antlitz und ließ ihren Tränen freien Lauf. Harry hielt noch immer stumm ihre Hand in der seinigen. »Und deine Gründe, Rosa«, begann er endlich mit leiser Stimme, »darf ich die Gründe wissen, die dich zu dieser Entscheidung bringen?« »Du hast ein Recht, sie zu erfragen«, erwiderte Rosa, »kannst indes nichts sagen, was meinen Beschluss zu ändern vermöchte. Es ist eine Pflicht, die ich üben muss. Ich bin es andern schuldig wie mir selbst.« »Dir selbst?« »Ja, Harry, ich bin es mir selber schuldig, dass ich, ein verwaistes, vermögensloses Mädchen mit einem Flecken auf meinem Namen, der Welt keinen Grund gebe, zu wähnen, ich hätte aus niedrigen Antrieben deiner ersten Leidenschaft nachgegeben und mich als ein Bleigewicht an deine Hoffnungen und Entwürfe geheftet. Ich bin es dir und deinen Angehörigen schuldig, dir zu wehren, im Feuer deiner edlen Gefühle ein solches Hemmnis deines Vorschreitens in der Welt dir aufzubürden. Wenn deine Neigungen mit deinem Pflichtgefühle zusammenstimmen, begann Harry. Das ist nicht der Fall, unterbrach ihn Rosa tief errötend. So erwiderst du also, meine Liebe, sagte Harry, sag das nur, Rosa, sag nur das und lindere die Bitterkeit meiner harten Täuschung. Wenn ich durfte, ohne ihm, den ich liebte, ein schweres Leid zuzufügen, erwiderte Rosa, so hättest du die Erklärung meiner Liebe ganz anders aufgenommen, fiel Harry in der größesten Spannung ein. O Rosa, verhehle mir das wenigstens nicht. Nun ja, sagte die Jungfrau, doch fügte sie ihre Hand der seinigen entziehend hinzu, warum diese peinliche Unterredung fortsetzen, schmerzlich am meisten für mich, wenn auch bleibende Freude erzeugend. Denn es wird mir allerdings stets eine hohe Freude gewähren, einst von dir wie jetzt beachtet und geliebt zu sein, und jeder neue Triumph, den du im Leben erringst, wird mich mit neuer Kraft und Festigkeit erfüllen. Lebe wohl, Harry, denn wir dürfen uns so nie wiedersehen, wenn uns auch in anderer Beziehung die schönsten, innigsten Bande umschlingen. Möge dir jeder Segen zuteil werden, den das Flehen eines treuen und aufrichtigen Herzens von dort, wo die Wahrheit thront und alles Wahrheit ist, auf dich herabrufen kann. »Noch ein Wort, Rosa«, sagte Harry, »deine wahren eigentlichen Gründe. Lass sie mich aus deinem eigenen Munde hören.« »Deine Aussichten sind glänzend«, erwiderte sie mit Festigkeit. »Dir winken alle Ehren, wozu bedeutende Talente und einflussreiche Verbindungen zu verhelfen vermögen. Allein deine Anverwandten und Gönner sind stolz, und ich will mich ihnen weder aufdrängen, die Mutter verachten, die mir das Leben gab, noch auf den Sohn der Frau, die Mutterstelle an mir vertrat, Unehre bringen oder Schuld an der Vereitelung seiner Hoffnungen und Aussichten sein. Mit einem Worte, fuhr sie sich abwendend, als wenn die Festigkeit sie verließe, fort, es klebt ein Makel an meinem Namen, wie ihn die Welt an den Unschuldigen nun einmal heimsucht. Er soll in kein fremdes Blut übergehen, sondern der Vorwurf auf mir allein haften bleiben. Noch ein Wort, teuerste Rosa, noch ein einziges Wort, rief Harry sich vor ihr niederwerfend. Wäre ich minder glücklich, wie es die Welt nennt, wäre mir ein dunkles und stilles Los beschieden gewesen, wäre ich arm, krank, hilflos, würdest du mich dann auch zurückweisen oder entspringen deine Bedenken aus meinen vermuteten Aussichten auf Reichtümer und Ehren? »Dring mir keine Antwort auf diese Fragen ab«, versetzte Rosa. »Es kann und wird keine Veranlassung kommen, sie aufzuwerfen, und es ist nicht recht, nicht freundlich von dir. Wenn deine Antwort lautete, wie ich es fast zu hoffen wage«, unterbrach Harry das bebende Mädchen, »so würde ein Wonnestrahl auf meinen einsamen Weg fallen und den düsteren Pfad vor mir erhellen.« »Wie viel kannst du durch die wenigen kurzen Worte für mich tun, der ich dich über alles liebe? O Rosa, bei meiner glühenden, unvergänglichen Neigung, bei allem, was ich für dich gelitten und nach deinem Ausspruche leiden soll, beantworte mir die eine Frage.« Nun wohl, erwiderte sie, wenn dir ein anderes Los beschieden gewesen wäre, wenn du immerhin ein wenig, doch nicht so hoch über mir ständest, wenn ich dir bei beschränkten Verhältnissen eine Gehülfin und Trösterin sein könnte, statt in glänzenden dich nur zu hindern, zu hemmen und zu verdunkeln, so würde ich dir diese ganze Pein erspart haben. Ich habe jetzt alle Ursache, zufrieden und glücklich zu sein, würde dann aber, ich bekenne es, Harry, mein Glück erhöht achten. Lebhafte Erinnerungen an alte süße Hoffnungen, die sie als aufblühende Jungfrau lange gehegt, drängten sich ihr bei diesem Geständnisse auf und brachten Tränen mit, wie es alte Hoffnungen tun, wenn sie verwelkt vor der Seele auftauchen, allein sie schafften ihrem gepressten Herzen Erleichterung. »Ich kann meiner Schwäche nicht wehren, und sie bestärkt mich in meinem Entschlusse«, fügte sie dem Geliebten die Hand reichend hinzu. »In Wahrheit, Harry, ich muss dich verlassen.« »So bitte ich um ein Versprechen«, flehte er, »lass mich noch ein einziges Mal, in einem Jahre oder vielleicht noch weit früher, ein letztes Mal über diesen Gegenstand zu dir reden.« »Nicht um in mich zu dringen, dass ich meinen wohlüberlegten Entschluss ändere, Harry. Es würde vergeblich sein«, erwiderte Rosa mit einem wehmütigen Lächeln. »Nein«, versetzte er, »um dich ihn wiederholen zu hören, wenn du ihn wiederholen willst. Ich will dir, was ich mein nennen mag, zu Füßen legen und der Entscheidung, die du jetzt ausgesprochen, wenn du bei ihr beharrst, auf keinerlei Weise entgegentreten.« »Dann sei es so«, sagte Rosa, »es ist nur noch eine Bitterkeit mehr und ich vermag sie später vielleicht besser zu ertragen.« Sie reichte ihm noch einmal die Hand, allein er drückte sie an seine Brust, küsste ihre schöne Stirn und eilte hinaus. 34. Kapitel. Abermals ein kurzes Kapitel, das an seiner Stelle als nicht eben sehr wichtig erscheinen mag, aber doch gelesen werden sollte, weil es das Vorhergehende erläutert und einen Schlüssel zum Nachfolgenden darbietet. »Sie sind also entschlossen, heute Morgen mit mir abzureisen«, sagte der Doktor, als sich Harry Maylie zu ihm und Oliver zum Frühstück niedersetzte. »Sie ändern ja Ihre Entschlüsse mit jeder halben Stunde.« »Ich hoffe, dass Sie bald anderer Meinung sein werden«, entgegnete Maylie sich ohne ersichtlichen Grund verfärbend. »Ich wünsche sehr, Ursache dazu zu bekommen«, versetzte Lusburn, »obwohl ich bekenne, dass ich daran zweifle. Gestern Morgen hatten sie sehr eilfertig beschlossen zu bleiben und als ein guter Sohn ihre Frau Mutter an die Seeküste zu begleiten. Kurz vor Mittag erklärten sie, dass sie mir die Ehre erweisen wollten, so weit mit mir zu fahren, als ich auf der Londoner Straße bliebe, und gegen Abend drangen sie unsäglich geheimnisvoll in mich, dass ich abreisen möchte, bevor die Damen aufgestanden wären, wovon die Folge ist, dass Oliver hier beim Frühstück festsitzt, während er botanisieren gehen sollte. Ist's nicht zu arg, Oliver?« »Es würde mich sehr betrübt haben, Sir, nicht zu Hause gewesen zu sein, wenn Sie und Mr. Maylie abgereist wären«, antwortete Oliver. »Bist ein guter Junge«, sagte der Doktor, »sollst zu mir kommen, wenn du zurückgekehrt bist. Doch um ernsthaft zu reden, Harry, hat eine Mitteilung Ihrer hohen Gönner und Freunde Ihren Abreiseeifer bewirkt?« »Ich habe«, erwiderte Maylie, »seit ich hier verweile, durchaus keine Mitteilung von meinen Gönnern und Freunden, zu denen Sie ohne Zweifel meinen Onkel zählen, erhalten. Auch ist es nicht wahrscheinlich, dass sich eben jetzt etwas ereignet, wodurch ich zu Ihnen zu eilen mich gedrungen fühlen könnte.« »Sie sind ein schnurriger Kauz«, fuhr der Doktor fort. »Indes werden besagte Gönner Sie bei der Wahl vor Weihnacht natürlich ins Parlament befördern, und Ihre plötzlichen Beschluss- und Willensänderungen sind keine schlechte Vorbereitung auf das öffentliche Leben. Ein gutes Trainieren ist allezeit wünschenswert, mag das Rennen Staatsstellen, Ehrenbechern oder Rennpreisen gelten. Harry Maley machte eine Miene, als wenn er den Doktor leicht genug aus dem Felde schlagen könnte, begnügte sich indes zu sagen, »Wir werden sehen«, und ließ den Gegenstand fallen. Kurz darauf fuhr die Postchaise vor, Giles holte das Gepäck und Losberne war eifrig beschäftigt, die letzten Reisevorbereitungen zu beaufsichtigen. »Ein Wort, Oliver«, sagte Harry Maley leise. Oliver trat zu ihm in die Fenstervertiefung, in welcher er stand, sehr verwundert über die stille Traurigkeit und Unruhe, die er zugleich an ihm bemerkte. »Du kannst jetzt recht gut schreiben«, sagte Maley, die Hand auf den Arm des Knaben legend. »Ziemlich«, erwiderte Oliver. »Ich komme vielleicht vorerst nicht wieder nach Hause und wünsche, dass du mir schreibst, etwa einen Montag um den andern. Willst du?« fuhr Harry fort. »Mit Freuden, Sir«, rief Oliver äußerst vergnügt über den Auftrag aus. »Ich wünsche, von dir zu hören, wie es meiner Mutter und Miss Maley ergeht. Melde mir, was für Spaziergänge ihr macht, wovon ihr plaudert und ob sie sich wohl befinden und recht vergnügt sind. Du verstehst?« »Vollkommen, Sir.« »Auch wünsche ich, dass du ihnen nichts davon sagst. Es möchte meine Mutter beunruhigen, so dass sie sich bewogen fände, mir öfter zu schreiben, was immer eine große Belästigung für sie ist. Also muss es ein Geheimnis unter uns bleiben und schreib mir ja alles. Ich verlasse mich auf dich.« Oliver fühlte sich hochgeehrt, versprach, was von ihm verlangt wurde, und Maley sagte ihm unter vielen Versicherungen seiner Zuneigung, lebe wohl. Der Doktor war bereits eingestiegen, die Dienerschaft wartete am Wagen. Harry warf einen flüchtigen Blick nach Rosas Fenster hinauf und stieg gleichfalls ein. »Fort, Postillon«, rief er, »und fahre so schnell du kannst. Ich werde heute nur zufrieden sein, wenn es wie im Fluge geht.« »Was fällt Ihnen ein?« rief der Doktor. »Postillon, ich werde nur zufrieden sein, wenn es ganz und gar nicht im Fluge geht.« Die Dienerschaft sah dem Wagen nach, solange er sichtbar war. Rosa aber, die hinter den Vorhängen gelauscht hatte, als Harry hinaufblickte, schaute noch immer in die Ferne hinaus, als sich die Dienerschaft schon längst wieder hineinbegeben. »Er scheint ganz heiter und zufrieden zu sein«, sagte sie endlich. »Ich fürchtete, dass das Gegenteil der Fall sein würde und freue mich meines Irrtums.« »Tränen sind Zeichen sowohl der Freude als des Schmerzes. Die aber, welche über Rosas Wangen hinabträufelten, während sie sinnend und fortwährend in derselben Richtung hinausschauend am Fenster saß, schienen mehr Gram als Lust zu bedeuten.« Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 15. August 2024.